Hallo, hallo und herzlich willkommen beim Langeweile-Podcast. Guten Tag. Ausgabe Nummer, 21, 22? Ja, wir sind volljährig. 21. In Amerika. Auch in Amerika. Hi, genau. Mein Name ist Jonas Reves, an meiner Seite der gute Thorsten Hörsting, 25 Jahre alt, Medienmanagement-Student. Ja, und ein sportlicher junger Kerl, falls ihr Bock habt, Tinder, LaVou, ich weiß nicht, bist du da? Nee, du hast ja eine Freundin. Ne? Überhaupt nicht, ich habe ja eine Freundin, hallo. Warst du jemals bei Tinder oder bei LaVou oder irgendwie sowas? Natürlich, auf jeden Fall. Man muss ja auch gucken, bleiben. Was dann in Kontakt bleiben. Ich Grindr? War immer bei Grindr. Ja, ja. Genau. Ja. doch, Insider. Ich glaube, insgesamt war ich, wenn man es mal so alles zusammenzählt, vielleicht so 2 Monate bei Tinder. Echt? Also mit Unterbrechung quasi. Also hier mal eine Woche, da mal eine Woche. Aber jedes Mal ist immer das Gleiche bei rausgekommen. Keiner chattet mit mir. Keiner möchte was von mir wissen. What? Und, ja. Ja gut, aber für so Loser, für so Versager wie dich gibt es ja Premium-Accounts dann. Also gerade, also wenn sowas passiert, ja, na gut, dafür ist es halt wirklich da. Also wenn du keine Likes bekommst, kein Swipe nach Right, dann gibt es halt Premium-Accounts, mit denen du dann einfach so viele Chat-Nachrichten wie möglich raushauen kannst. Du weißt nicht zufällig, wie viel das kostet? Ist das jetzt, hört deine Freundin hier nicht auch den Podcast? Also ja, fragst du es jetzt einfach, wie gesagt, für einen Freund oder fragst du? Ich frag für einen Freund, wie viel das denn kostet. Oh, schäbiger Thorsten ist heute am Start. Sag doch jetzt, also weißt du es jetzt oder ja, weißt du es nicht? Natürlich weiß ich das auswendig, wie viel so ein Premium-Account bei LaVou, Tinder und Grindr kostet. Musst mich einfach nur fragen, dann sage ich dir die Zahl direkt. Okay, frage ich dich nächste Mal. Ja. Also bei mir war es eigentlich immer so, ich habe dann angefangen mit dem Scheiß Tinder. LaVou, eigentlich war ich nie so der Fan von. Echt, aber die App hatte ich aber auch. Aber LaVou ist viel, viel größer in Deutschland. Als Tinder, ja. Tinder ist ganz schwierig. Das sind nur die abgefragten Jungen und Mädchen. Oh, weil LaVou deswegen. Ist sowas wie Elite-Partner für Dummies. Tja, nee. Also ich war nur bei Tinder und da habe ich wundervolle Erfahrungen gemacht. Also ich hatte mit so vielen Girls gechattet, ich konnte mich kaum retten. Ich finde das voll oberflächlich halt. Ich weiß nicht, also so, als Junge, ich weiß ja nicht, aber du machst einfach überall einfach nur einen Swipe nach rechts. Das ist scheißegal. Swipe nach rechts heißt, das oder gefällt links. Mir, ne? Also, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall so, ein Herz nach oben. Like. Ein Like, genau. Ein du auf jeden Fall bei jedem Like Double Tap. Und Herzchen. Wenn du dann quasi dann doch ein Match kriegst, dann schreibst du es halt nicht an, weil du denkst so, hey, ich kann doch viel weiter swipen und machen. Dann ist das einfach so eine Suchtsache. Zu mir also. Ich hatte mal ein Match mit einem Mädel. Na, natürlich habe ich auch deine Taktik gemacht, so einfach die ganze Zeit nach rechts, ist mir doch egal. So, also, ein Kumpel hat immer gesagt, lieber widerlich als wieder nicht. Ich weiß nicht, ob das zu 100% zutrifft. Aber erstmal, die Auswahl so groß, so größtmöglich möglich halten und dann kann man immer noch aussortieren, weißt du? Aber erstmal immer nach rechts und da hatte ich ein Match mit einem Mädchen und ich habe die angeschrieben und da meinte die zu mir, nee, sorry, du bist mir zu hübsch. Und ich war so, what? Dinge, die man nie hört. Exakt. Und ich hab die Story meiner Freundin erzählt und dann hat meine Freundin gemeint, ja, vielleicht meint sie das ironisch. Und in dem Moment war ich so, stimmt, das kann auch sein. Das ist auch eine Variante, verfickte Scheiße. Und ich habe mir vorhin was drauf eingebildet, weil so hübsch war die auch nicht. Also es wäre schon auch irgendwie ein bisschen realistisch, wenn das tatsächlich so wäre. Ja, dann, also ich weiß nicht, also Schreibsetzung und sowas, ich finde es auch dann schwierig, jemanden einzuschätzen, nur auf der Art und Weise, wie jemand schreibt. Also du machst ja dann nichts anderes, als dir quasi aus der Schreibweise oder aus den 2, 3 Zeilen, die dann im Profil stehen, herauszufiltern, ob der Typ oder die Lady jetzt cool oder nicht so cool ist. Also, ja, vor allem, bei mir so ein Knackpunkt ist dann so die Grammatik und Rechtschreibung, da würde ich es dann schon, also auch abgesehen von Tinder, so generell bei WhatsApp-Nachrichten und so. Aber achtest du auf Grammatik und Rechtschreibung, wenn du jetzt einfach nur, ich weiß nicht, ich müsste mal unser WhatsApp-Verlauf durchschauen. Ja, so was ganz wichtig ist, ist das mit Doppel-S und Seit. Das sind so Sachen, wo ich auf jeden Fall hinterher gucke. Aber du guckst jetzt auch nicht jedes Mal, lässt du das nicht auch nochmal hier durch irgendwie korrektur.de durchlaufen lassen, dass du ja keine Rechtschreibfehler drin hast oder sowas. Also, nee. Kriegst du nicht auch immer so Werbung bei YouTube von Wix.com oder sonst irgendwie was, wo dann auch so ein cooles Korrekturprogramm Ja, aber das ist auch für Amerikaner, oder nicht? glaube, es ist für. Ist das nicht für. Handy, warte mal, Wix ist doch Webseiten erstellen. Mit Wix erstellst du deine eigene Website. Dieser eine Typ, der dafür Werbung macht, der ist Comedian, mit dem habe ich mal kurz geschrieben bei Instagram. Ja, aber mit dem will ich auch nichts zu tun haben, mit diesem Kerl. Also Leute, die Werbung machen. Stopp. Du hast mit dem geschrieben bei Instagram, war das auch wirklich ein Gespräch oder war es nur so? Nee, das war nur. Hey, ich bin das Allercoolste, du bist der Größte. Ich habe ihn nur auf dem Foto gesehen, habe ich halt drunter geschrieben, also kommentiert, ist das nicht der Typ aus der Wix-Werbung? Und er meinte halt, ja und so. Das war alles. Aber ich weiß nicht, das ist schon eine sehr, sehr peinliche Werbung, tatsächlich. Ja, ich kann es auf jeden Fall nicht mehr sehen. Das kommt bei mir zu oft vor. Was ist im Moment denn so dein hotter Shit, der auf YouTube oder auf Netflix oder Amazon läuft? Der hotter Shit? Ich guck weder Netflix. Bei Netflix gucke ich hier manchmal Hilda. Das ist so eine Zeichentrickserie, die ganz nett gezeichnet ist. Die Story hat mich jetzt auch nicht komplett weggeschlagen, so, aber es ist ganz, ganz nett. Aber sonst gucke ich nicht. Ich gucke eigentlich gar nichts. Ich arbeite. Ich nehme Podcasts auf. Mit Podcasts meine ich einen einzigen Podcast in der Woche, nämlich diesen hier. Und sonst. Ich spiele letzte Zeit mal wieder ein bisschen was. Ja. Was ist, okay, was denn so der hotte Shit beim Zocken? Beim Zocken, Tetris Online, CSGO manchmal. Das ist so das, was abgeht hier gerade. Also, es ist nichts Besonderes. Ich habe gehört, es kommt ein neuer Pokémon-Film raus. Hast du das mal gesehen? Ich finde ja, Ryan Reynolds ist ja ein. Ich habe selten Reynolds? Jemand so Lustiges. Ja, Ryan Reynolds? Ryan Reynolds. Was? Der den spricht, den Pikachu. Royal Dragon. Nee, der heißt doch nicht Ryan Reynolds. Der heißt doch. Ja. Der hat doch Deadpool gespielt. Ja, zum Beispiel. Ich weiß genau, wen du meinst. Heißt der Ryan Reynolds? Ja. Ich habe ihn bisher nur geschrieben, den Namen, aber doch nie ausgesprochen. Deswegen bin ich gerade verwirrt. aber ja, kann sein. Ich hab das. Ja, und der ist auf jeden Fall, finde ich, mit einer der lustigsten Celebrities oder Schauspieler. Ich weiß nicht, wie man das dann so kategorisieren soll, aber der Leute, die im Fernsehen dann laufen. Also der Instagram-Account von dem, der ist einfach nur mega fett. Also, wenn du wirklich mal jeden Tag ein bisschen was zum Lachen haben willst, dann folgt dir alle Vincinity Reynolds. Okay. Vincinity Reynolds. Aber wie findest du, ganz kurz einmal zur Erklärung, auch für die Zuhörer, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, es kommt ein neuer Pokémon-Film raus. Der ein bisschen anders ist. Das ist nämlich im Prinzip eine Detektiv-Story, wo aber, also auch so eine richtig düstere, finstere Welt, wo irgendwas aufgeklärt werden muss, irgendein Fall oder sowas, keine Ahnung. Aber ja, halt Pikachu, mit der möchte Pokémons. Nicht. Genau. Pikachu animiert. Möchte halt in echte, dem Film. Echte Menschen. Echte Menschen mit animierten Pikachus und Pokémon. Pikachu, der möchte in dem Film. Quasi eigentlich, oder der ist eigentlich, möchte Detektiv werden, der möchte nicht hier kämpfen und sowas Cooles machen, sondern möchte Detektiv werden und der kann halt auch sprechen. Der kann nicht nur Pika Pika sagen, sondern halt normale Sätze. Nur dieser eine Typ versteht ihn richtig, aber für die anderen Menschen sagt er auch immer nur Pika Pika. Pika Pika! Pikachu! Ja, okay. So, aber ich bin auch so ein kleiner Fanboy von Ryan Reynolds, deswegen. Ist das, glaube ich, eher bin ich die falsche Person, die man da ansprechen sollte oder nach der Meinung fragen sollte, ob der Film jetzt gut oder scheiße ist. Also du findest es geil. Ja, ich finde die Idee mega cool und ich weiß halt ganz genau, dass ich dachte, es wäre so ein Fanprojekt oder sowas, als ich den Trailer gesehen habe. Also ich dachte halt, das wäre so ein, weißt du, dass irgendwelche YouTuber machen irgend so ein Spin-off oder irgendwie so ein Scheiß. Aber das ist halt ein echter, kompletter Film, der nächstes Jahr im Kino kommt oder so. Also komplett crazy. Aber finde ich gut, dass die mal so verrückte Sachen ausprobieren. Apropos Fanfilms oder so weiter und so fort. Es gibt einen, oder beziehungsweise der größte, ich weiß, da wirst du jetzt schon wieder die Augen verdrehen, aber der größte Star Wars YouTuber. Star Wars Theory heißt ja gut, der hat irgendwie 1,1 oder 1,2 Millionen Follower. Also bei Star Wars Follower. War schon schwierig. Und dann, als du dann auch noch YouTuber gesagt hast, war ich kurz eingeschlafen. Hatte ich kurz Schlag. Der macht auf jeden Fall seinen eigenen Fanfilm. Insgesamt möchte der eigentlich mehrere Episoden machen. Der hat jetzt selber Geld vorgestreckt, irgendwie 120.000, 130.000 Euro sogar als Budget dann halt quasi festgegeben. Und da kommt die erste Episode am 20.12. raus. Star Wars Theory. Trailer hat er jetzt gedroppt, ja, wie man so in Neu-Hollywood sagt. Gedroppt, ja. Ja, Mann. Gedroppt, ja. Ein amerikanischer Deutscher. Er hat ihn gedroppt, ja. Gedroppt, ja. Okay. Aber ich kann das eher gar nicht so rollen. Droppt, gedroppt. Kein Problem. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das, wo ich darauf hinweisen wollte, weil ich finde den Typ nämlich echt cool. Ich komme ja gerade von der Uni und da ist mir eben so ein Auto aufgefallen. Das hatte, das war von der HTH Hannover. Keine Ahnung, was das ist, aber deren Slogan war: nur Luft- und Klimatechnik, dafür richtig. Und ich dachte mir so, also es klingt irgendwie so, als würde es denen leid tun, dass die nur diese beiden Sachen anbieten. Nur Luft- und Klimatechnik. Aber Leute, dafür machen wir es aber auch richtig, ne? Also nur damit, also wir machen nur Luft- und Klimatechnik, sorry, aber ey, dafür wenigstens machen wir das richtig. Wo ist das? HTH Hannover? HTH Hannover, ja. Das fand ich. HTH Hannover. Haustechnische Handelsgesellschaft GmbH Lüftung Klima. Ich glaube eher, dass das eine Firma ist und keine Uni. Was? Nein, ich kam von der Uni. Ach, du kamst von der Uni. Ich habe jetzt verstanden, dass das quasi ein Auto wäre von der HTH-Uni. Nein, das war irgendein Unternehmen. Ja, aber ich finde der Slogan irgendwie. Jetzt ist nicht so catchy. Hat mich jetzt nicht überzeugt, wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, aber ganz ehrlich, hast du mal schon irgendwelchen kleinen Unternehmen mal gehört, dass sie richtig coole Slogans haben? Balababa, ich liebe es. Finde ich genau, gut. Genau, diese ganz kleinen Handwerksunternehmen. Ich finde es blöd, dass McDonald's immer so diabolisiert wird. Es ist auch nur, ey, das waren zwei junge Menschen, die einen Traum hatten davon, dass jeder schnell einen Burger auf seine Hand bekommt. Und den Traum haben die realisiert, die haben die verwirklicht. Nicht nur deren Traum, sondern auch unser aller Traum im Endeffekt. Es ist ja schon wohl so, nur ich meine, man ist auch selbst schuld, wenn man da hingeht. Also man hat es ja selbst in der Hand, so ein bisschen. Aber ich fand es viel schlimmer, als die vor 10 Jahren oder sowas dann rumgeswitcht haben, weil die irgendwie so gammelfleischmäßig unterwegs waren und das von der ganzen Versorgungskette nicht so richtig auf eine Kette bekommen haben. Haha. dass sie dann das Logo zum Beispiel ganz unterbewusst, in Anführungsstrichen, von Rot auf Grün einfach dann gelegt haben, weil das dann ja viel gesünder ist. Und auf einmal ist, das war mal das grüne M und dahinter dann halt das gelbe M und dahinter dann so ein grüner Hintergrund. Ja, so olivgrün, ne? Naja, genau. Wo jetzt dann natürlich, was dann symbolisieren soll, dass alles viel, viel besser ist und dass es jetzt einfach mega abgeht bei McDonald's. Ja gut, sie haben so eine Apfeltasche zum Beispiel. Ne? Lecker. Veggie-Burger haben die? Also, die setzen sich schon ein für Tierrechte. Ich möchte, nur Bio-Kartoffeln aus deutschen Landkreis? Natürlich nur. Nur aus der Region. Wie findest du was jetzt von Nordic Walking? Ich habe nämlich vorhin hier alte Menschen gesehen, die Nordic Walked haben. Und für mich ist das kompletter Schwachsinn. Das ist einfach nur mittelschnelles Gehen. Das ist keine Sportart. Also Nordic Walking ist das mit den, weil du dann auch diese Laufstäbe ne? Leute, die sich, die Bock haben, Ski zu laufen, aber sich keine Skier leisten können. Das ist glaube ich, die Zielgruppe für Nordic Walker. ich habe an sich überhaupt nichts gegen Nordic Walking, aber ich finde auch überhaupt nicht, dass es ein Sport ist. Aber das sage ich jetzt mit meinen jungen 12 Jahren, dass Nordic Walking kein Sport ist. Wenn du dann halt 60 bist, und dann so, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer läufst, dann ist das, glaube ich, schon wohl eine Strecke, die du da leistest. Ja, gut, kann schon sein. Aber es ist für mich trotzdem Schwachsinn. Also ich sehe es nicht als, es ist einfach nur spazieren gehen, also weiß ich nicht. Ja, schneller spazieren halt, ne? Ja, aber da muss man doch nicht auch so tun, als wäre das Sport. Als würde ich, weißt du, dann, du gehst einfach nur raus, gehst ein bisschen spazieren, kommst nach Hause und dann bei deiner Checklist streichst du erstmal Sport ab oder was? Das ist doch Quatsch. Denkst du, das ist einfach nur ein kleiner Verdauungsspaziergang. Denkst du, es gibt bei dann so richtig alten Leuten dann auch so richtige, so hipstermäßige Nordic Walker, die dann auch richtig so darauf Wert legen, dass sie dann im Freundeskreis sagen, ja, ich habe ja jetzt mit Nordic Walking angefangen und das ist ja so gut für mein Herz jetzt auch gewesen und ich habe ja schon so viel abgenommen. Ja, und dass es dann vielleicht auch so solche Hipster dann da gibt, die das quasi nur machen, weil es halt quasi so in Anführungsstrichen in Mode ist. Ist es in Mode? Hipster-Opis. Stirbt Nordic Walking nicht auch mit seiner Nutzerschaft? Ist es nicht so? Stirbt nicht jede Sportart auch mit den Menschen, die diese Sportart betreiben. Also ich sag mal so. Schach zum Beispiel. Schach ist, ich habe schon seit Jahren keine Person mehr gesehen, die Schach spielt, einfach so jetzt auf der Straße. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ich frage mich, doof, sind das die jetzt alle tot? Doof jetzt nur, dass das bei den Weltmeisterschaften einer 26 und einer 22 ist. Ja, irgendjemand muss ja nachtreten. Nee, warte mal. ja gut, vielleicht auch nachtreten. Also irgendwann muss ja hinten rankommen, irgendwelche jungen Menschen, die dann das Feld von hinten aufräumen. Das stimmt natürlich. Hast du schon mal einen 26-Jährigen gesehen, der Nordic Walking gemacht hat? Nein. Hast du schon mal einen 26-Jährigen gesehen, der einen Verdauungsspaziergang gemacht hat? Vielleicht. Ist es das Gleiche? Ja. Haben die einen Stöcker, die anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Meinst du, so Kleinwüchse, die kriegen dann vielleicht, wenn sie dann beim Japaner, also das ist jetzt ziemlich unlustig jetzt, aber. Machst du jetzt, ich kann den Gag jetzt schon zusammen. Kleinwüchsige, die, bevor sie Nordic Walking machen, gehen die erstmal zum Japaner und holen sich Essstäbchen, damit sie auch diese Skidinger da haben. Irgendwie so ein Gag würdest du machen, oder nicht? Ja, du hast mir einfach den lustigen Witz aus den, auch von der Zunge weggenommen. Möchte das lustig, möchte ich wegstreichen. Das Witz kannst du gerne drin lassen. Hattest du früher eigentlich Schüler-VZ? Oder war das dann schon Vor meiner Zeit. Vor deiner Zeit, ja. Studi-VZ habe ich aber jetzt. Also ich bin, gibt's ich das bin noch? Bei Studi-VZ, ja. Und da Influencer-Shit? Oder? Ja, klar. Naja, was heißt Influencer-Shit? Ne? Man hat halt seine Freunde, man hat seinen Freundeskreis, seine Gruppen, mit denen man ein bisschen chattet. Wann hast du dich das letzte Mal eingeloggt? Boah, das muss, weiß ich nicht, 1998? Ich schau mal. Ja. 1998. Muss immer. Mit 1. 1998 ist nur einmal im Jahr, sag ich immer. Also, ziemlich stimmt. Oh mein Gott. Okay, ja, hi. Bist du noch da? Hallo? Ist noch jemand? Apropos unlustig. Wie geht's eigentlich deiner Freundin? Ja, das auch. Nein, ich hatte aber bei SchülerVZ, oder ich weiß nicht, ob es bei SchülerVZ auch so war, da kann man die Namen nämlich nur alle 3 Monate ändern. Und irgendwann hatte ich so vielleicht so eine kleine ADHS-Phase. Ich, denke zumindest, dass es so eine kleine ADHS-Phase war. Ja. Ich habe mich da einfach genannt Thorsten Schwitz beim Kacken. Und dann war bei jedem Posteintrag stand da drunter Thorsten Schwitz beim Kacken. Hi. Na gut, wenn's. Wie geht? Ich finde, das ist einfach nur Ehrlichkeit. Also, wenn es stimmt, dann ist doch nicht. Ehrlichkeit ist auch sexy, so ein bisschen, oder? Das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil es war jemand in der Uni, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, und wir haben schon 18 Minuten aufgenommen, insofern kann ich auch mit persönlichen Storys kommen. Da war jemand sehr, sehr ehrlich zu mir, und eigentlich bin ich ein Riesenfan von Ehrlichkeit. Also wenn du sowas sagst wie, ey, ich schwitze beim Kacken, wenn du mir jetzt einfach so an der Bushaltestelle sagst, und ich kenne dich nicht. So ins Ohr flüstern. Ich schwitze beim Kacken. Sonst zwei Leute gleichzeitig von hinten flüstern das der alten Dame ins Ohr. Naja, also das finde ich Das finde ich respektabel, das finde ich gut. So, und das war jetzt folgende Situation. Ich habe irgendwie so ein bisschen rumgealbert am Tisch mit ein paar Kommilitonen, dass, wenn ich ein Dozent wäre, dann würden mich alle Studierenden wahrscheinlich hassen, habe ich halt gesagt. So. Und da meinte jeder natürlich ja. Also stimmt, habe ich auch selber provoziert. So, und da habe ich noch den Witz hinterhergehauen. Ja, auch wenn ich ein Studierender wäre, würden mich auch alle Studierenden hassen. So, und ein Kommilitone hat dann schon so gesagt, so, naja, ganz so schlimm ist es nicht. Was ich schon ganz nett war, fand ich süß, weil eigentlich ist der Typ auch immer ein bisschen so, neck ich mich mit dem. Sag ich mal. Oh Gott, das klingt, als wären wir alle schwul. Naja. auf jeden Fall meinte dann eine Kommilitonin, meinte so ganz stumpf so, nee, ich mag dich nicht. Also, ja, hast recht, so, nein, ich mag dich nicht. Aber finde ich in Ordnung. Naja, ich weiß, also ich mag Ehrlichkeit, aber so. Nicht, wenn sie gegen dich ist. Doch, wenn sie sagen würde, okay, das, was du da gerade gemacht hast, das mag ich nicht, das finde ich nicht gut. Dann finde ich das respektabel. Aber jetzt einfach eine ganze, guck mal, die schreibt ja quasi eine ganze Person einfach ab. Also, das ist ja sowas Absolutes. Und außerdem auch in dieser Situation, meiner Meinung nach, menschlich irgendwie sehr kalt und düster. Ich weiß nicht, Alter. Ist auch ganz schön dunkel gerade geworden, fällt mir auf. Naja, was sagst du dazu? Ich will ja jetzt nicht wieder das Hitler-Argument bringen, aber. Aber. Wenn jetzt zum Beispiel du jetzt vor Hitler stehst und du dann das Gleiche sagen würdest, würdest du dann auch denken, so, ja, vielleicht ist doch noch ein bisschen was, irgendwas. Warte mal, also, vergleichst du ja die mich ganze Person mit Hitler? ich hab gesagt, jetzt kommt halt wieder die Hitler-Karte. Ich hab sehr, sehr viel weniger Juden ermordet als Hitler in seiner gesamten Laufbahn. Sehr viel weniger. Wirklich? Zähl nach. Weniger als Hitler. Ich habe letztens erfahren, Karl Marx war Antisemit. Ja, und was ist... Ich war ein bisschen schockt. Und jetzt? Naja, ich war immer so, ja gut, der gute Marx, der hat einen langen Bart, das, was er sagt, wird schon irgendwie stimmen. Aber anscheinend Antisemit auch. Leider. Und wie schläfst du jetzt abends oder nachts? Nicht mehr so gut. Gestern auch überhaupt nicht gut. Da war irgendwie, irgendein Tier hat draußen auf einmal angefangen, die ganze Zeit so zu machen. Vielleicht war das irgendwie so deine Freundin, die einfach vor dem Fenster stand und dann so geheimes Signal machen wollte, wie in so einem Highschool-Film. Ja, aber dann so ich dachte halt einfach, Steine an die Tür wirft. Uwu oder sowas. Das wäre das dümmste geheime Signal. Stell dir vor, das ist dein geheimes Signal, mit dem du jemanden wecken möchtest. So einfach so. So einfach so eine Taube nachmachen oder sowas. Alter, das hat komplett übersteuert, es tut mir leid. Das ist, ich glaube, ein bisschen missverständlich, möglicherweise. Oh, also, falls Mann. Meine Freundin hört ja gerade wahrscheinlich zu. Falls du das warst, tut mir leid, ich hab einfach nur schlecht geschlafen. Es hat jetzt nichts weiter gebracht. Wir haben uns nicht getroffen, ich hatte einfach nur einen schlechten Schlaf. Kam heute Morgen kaum aus dem Bett, kaum aus den Federn. Ja. Fick dich. Aber hast du denn jetzt noch irgendwas dann zurückgesagt zu deiner Kommilitonin, oder? Nein, die Situation war irgendwie, ich hab eigentlich den Elefant im Raum angesprochen, indem ich gesagt habe, wow, das ist gut, jetzt ist die Situation ein bisschen komisch. Ich ess mal weiter meinen Kürbiseintopf, so, weißt du? Es war in der Mensa, muss man dazu sagen. Ich saß nicht in der Vorlesung und habe einen Kürbiseintopf. Es war in der Mensa. Ja. Magst du sie denn? Nee, ich mag die gar nicht. ich finde die wirklich. Nein, ich hatte eigentlich nichts gegen die. Also, ich kenne die kaum. Ich weiß, heißt sie Tanja? Fucking Tanja. Na, ist ein Thema für sich. Hört da zu den vorletzten Podcast. Sehr guter Podcast. Kann man nur empfehlen. Übrigens, was man auch empfehlen kann, schaut doch mal auch ein bisschen auf Spotify rein oder sowas. Falls ihr hier irgendwie eure privaten Podcast-Apps benutzt. Schau mal bei Spotify rein, schau mal bei iTunes rein und lass mal eine Bewertung da. Der Langeweile-Podcast. Der Langeweile-Podcast. Genau. Und E-Mail ist der.langeweile-podcast. Minus Podcast, glaube ich sogar. Alter, das ist die komplizierteste E-Mail-Adresse für den einfachsten Namen, den es überhaupt gibt. Also ich weiß nicht, warum wir das so kompliziert. Also falls ihr irgendwie Fanbilder einschicken möchtet, dann bitte an folgende E-Mail-Adresse. derlangeweile.podcast@gmail.com. Alles klar. Ich trinke die ganze Zeit. Gar nicht ganz so kompliziert. Ich kaufe mir so oft im Kiosk in der Uni Club Mate, dass die Kassiererin dort immer, schon wenn ich in den Raum komme, geht sie schon direkt zum Kühlschrank und holt die Mate raus. Und sagt schon so, ja, dasselbe wie immer oder was? Und so, und dann immer, ja, klar, wieder eine Mate. Ja. Aber heute habe ich mir eine Mate oben in der Mensa geholt. Also das Kiosk und Mensa, zwei verschiedene Dinge. Oben in der Mensa habe ich mir eine Clubmate geholt. Und danach bin ich noch zum Kiosk gegangen, um mir da ein Brötchen zu holen. Und da war sie richtig traurig, dass ich mir keine Mate geholt habe an den Tagen. Das hat mir auch richtig leid. Ist es dann auch immer die gleiche Geschmacksrichtung? Es ist immer Clubmate. Aber die haben noch verschiedene Geschmacksrichtungen, ja, oder nicht? Nein. Das ist wie, ich hätte gern Kaffee. Da fragst du auch nicht, welche Geschmacksrichtung. Es ist einfach ein Kaffee. Es ist einfach eine Mate. Schwarz. Das ist keine Geschmacksrichtung. Mit Milch. Nee, das ist keine Geschmacksrichtung. Das ist eine Lebensphilosophie oder sowas. Aber, nee, es gibt Club Mate, Granatapfel gibt es noch. Aber sonst ist das einfach eine ganz normale Club Mate. Ja. Wie trinkst du einen Kaffee? Gar nicht. Ich trinke überhaupt keine Heißgetränke. What? Das ist eine. Ich trinke eigentlich. Das ist eine sehr absolute Aussage. Sorry, Leute, ich trinke keine Heißgetränke. Ja, ist so. Ich trinke keinen Tee, ich trinke keinen Kaffee. Kein Heißwasser auch nicht. Ich kann auch nichts, Kakao essen, wo irgendwie mal heißes Wasser drin war oder sowas. Also, falls ihr irgendwie. Nee, du musst es jetzt nicht ganz übertreiben und da was Überspitzes draus machen. Aber ich trinke halt keinen Kaffee und keinen Tee. Und auch keinen warmen Kakao oder sonst was. Also auch generell Kakao nicht. Also eigentlich Wasser. Wasser ist das, worauf ich so basiere. Ja, das ist biologisch gesehen auf jeden Fall korrekt. Aber du trinkst keine Heißgetränke oder was? Nein, Also Wasser und Alkohol. Bist du mit Glühwein? Nee, hör auf. Boah, Glühwein ist das Allerschrecklichste, was du eigentlich einem antun kannst. Nein, Glühwein, das ballert doch richtig. Da kommst du richtig auf den Pfad, kommst du richtig in Stimmung. Da kippst du dir einen Glühwein, dann geht der Abend ab. Das ist doch geil. Ich kann mir gerade nicht so richtig vorstellen, wie du da Weihnachtsmärkte abfeierst und Glühwein trinkst. Auf Weihnachtsmarkt war, glaube ich, das erste Mal, dass ich besoffen war. Man muss irgendwie mit. Ah, nee, das erste Mal war mit 12. Habe ich das schon mal hier erzählt? Mit 12? Ja, mit 12 auf Silvester bin ich mitgekommen zu meinem Bruder. Also, mein Bruder ist 4 Jahre älter, der war 16. Der hat Silvester gefeiert. In der Nähe von meinem Zuhause, also irgendwie eine Straße weiter oder sowas, und hat mich dann mitgenommen. Und ich war 12, also ich konnte ja nichts einschätzen oder sowas und habe einfach aus allen Bechern, die da rumstanden, weiß nicht mehr, ob das überhaupt nur Alkohol war jetzt im Nachhinein, habe ich einfach überall mal ein bisschen was getrunken, einfach hier ein bisschen da. Ich denke, ja gut, es ist halt einfach nur was zu trinken. Mit 12. Ja. Und dann auch noch schön die Shisha gezogen und reingeballert, ne? Und dann, und das alles in einer Stunde. Und danach bin ich nach Hause gegangen wieder, komplett besoffen. Die mussten mich auch nach Hause eskortieren, sag ich mal. Und hab alles voll, also das ganze Bad wirklich komplett übergossen mit meiner Kotze. Also es war wirklich überall alles rumgereiert. Das war der Klassiker. Ja, doch, klar. Klassiker mit 12. Also ich hatte meinen ersten Abschluss mit 14, aber das war auch Silvester, muss ich zugeben. Ja, Silvester, da geht die Party ab, ey. Und wo hast du da gefeiert? Also bei euch zu Hause oder? In Bremen. Ja, zu Hause. Ja. War eine Hausparty. Ja, okay. Also bei euch zu Hause oder bei jemand anderem? Bei jemand anderem, genau. Und ich bin irgendwann nach Hause gegangen und dann habe ich zu Hause alles vollgereiert. Meine Mutter hat noch gefragt, ey, ist alles in Ordnung da drin im Bad? Und ich so, ja, alles gut. Boah, und habe einfach alles vollgereiert. Weißt du denn noch was von dem Abend? Das, was ich dir gerade erzählt habe, das weiß ich noch. Aber es ist, man muss auch sagen, ich war auch 12, so, also es ist auch lange her. Also hat es nichts mit dem Alkohol wahrscheinlich zu tun, dass ich nichts mehr davon weiß. Nicht nur. Hast du denn generell, wenn du trinkst, Blackouts? Nee, gar nicht. Tatsächlich überhaupt nicht. Weiß auch nicht, wie Leute das haben. Auch nicht, wenn du richtig viel trinkst? Nee. Nee, also ich kann mich generell, glaube ich, schlecht an den Vortag erinnern. Wenn du jetzt mich fragen würdest, ey, was hast du gestern gemacht, dann, und ich dann antworten würde, würdest du auch wahrscheinlich denken, wow, der hat sich komplett besoffen gestern, weil der kann sich an nichts mehr dran erinnern. Vielleicht habe ich auch gestern gesoffen. Ich weiß es selber nicht mehr, weil ich weiß nicht mehr, was am Vortag passiert ist. Also ich habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, mittellangfristiges ein Tag in die Vergangenheit zurückgereist Gedächtnis. Deswegen ja. Um deine Frage zu beantworten, nein, ich habe keinen Filmriss. Ich bekomme keinen Filmriss, nee. Ich verstehe auch nicht, wie man Filmriss bekommen kann und dann immer noch Alkohol trinkt. Also ich finde, das ist schon das eine krasse Das ist es ja gerade, weil du bist ja dann du bist ja dann schon gar nicht mehr du. Also du weißt es ja dann also in dem Moment gar nicht mehr so richtig, was dann Sache ist. Ja. Also natürlich, also in dem Moment selber kriegst du es noch mit, aber du weißt es halt so am Tag danach nicht mehr, dass dann einfach was fehlt. Es ist schon oder krass. Oder auch während des Abends, dass du einfach so, dass du schon weißt, so, ey, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Oder dass du nicht mehr weißt, wo du bist oder so. Ist das Leben nicht im Endeffekt auch nur eine Ansammlung an Erinnerungen? Weil jeder Moment, wenn man ihn erlebt, geht der auch fast genauso schnell wieder weg. Er ist schon wieder, der Moment ist da, aber wow, ist er schon wieder woanders. Er ist flüchtig. So, deswegen, das Leben ist eine Ansammlung an Erinnerungen, an hoffentlich schönen Erinnerungen. Und wenn du dann Filmrisse hast, die dir diese Erinnerungen einfach austilgen, dann würdest du dann noch leben. Also Leute, die Filmrisse bekommen, entweder keinen Alkohol mehr trinken oder Selbstmord. Entscheidet euch. Das ist meine These. Ich finde es immer schön, wie du die Welt immer in Schwarz und Weiß aufteilst. Genau wie dein Gesicht im Moment auch gerade aussieht. Also genau wie du auf der Kamera bist. Einfach Schwarz und Weiß. Hey, das ist doch nicht Schwarz-Weiß, mein Gesicht hier auf der Kamera. Es ist sehr, sehr weiß. Und ein bisschen schwarz vielleicht. Ja, es ist sehr dunkel geworden gerade in der Zeit, in der wir angefangen haben. Eben war es noch komplett hell und jetzt komplett dunkel. Man glaube bloß, es könnte Winter sein. Es ist Winter, ja, das ist recht. Das ist recht, das ist recht. Was ist eigentlich so deine Lieblingsjahreszeit, mal ganz öde gefragt? Meine Lieblingsjahreszeit, ich würde sagen. Falls die Dozenten zuhören, Klausurenphase. Ja, natürlich. Ich würde sagen, das ist Sommer. Sommerkind. Naja, obwohl, ich hab, hast du eigentlich, ja. Wann hast du eigentlich Geburt? Also in welchem Monat bist du geboren? Im Januar. Ich bekomme tatsächlich überraschenderweise keinen Sonnenbrand oder super wenig oder eigentlich gar nicht. Vielleicht auf den Nacken ein bisschen oder sowas. Aber eigentlich müsste man ja denken, okay, als Red Hat ist er vom Sonnenbrand überhaupt nicht geschützt. Also der geht einfach auf in Flammen, wenn er in der Sonne steht. Aber tatsächlich, weiß ich nicht. Also ich benutze nie Sonnencreme auch irgendwie. Aber ich bleibe auch den ganzen Tag dann immer drin und zock Videospiele. Muss man dazu vielleicht noch sagen. das vielleicht alles ein bisschen realistischer wirkt. Aber ja, also tatsächlich bekomme ich keinen Sonnenbrand so schnell. Deswegen finde ich Sommer eigentlich ganz cool. Ja. Ich glaube ja, ich sage das gar nicht oft genug, dass du halt rote Haare hast. Das habe ich einfach akzeptiert mittlerweile. Weil letztens hat auch mein Mitbewohner, ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil der ist gerade reingekommen und ich will nicht, dass ich über ihn rede im Podcast. Der hat gemeint peinlich wäre es natürlich, wenn er jetzt den Livestream guckt. Ja, das stimmt, das wäre ein bisschen unangenehm. Nee, wir hatten über rote Haare gesprochen. Dann meinte er halt, hey, du hast doch auch so ein bisschen rote Haare, oder nicht? Meinte er halt zu mir. Und ich war so, what? Ja, genau. Bisschen. Ja, genau, du bist voll der Fuchs. Ja, genau. Das dachte ich nämlich auch. Und da war ich dann kurz so. Du bist so, wie so ein Hummer, der kocht. So ein kochender Hummer. So siehst du aus. Echt? Auf dem Kopf. Ach du Scheiße. Oh, jetzt werde ich ganz rot. Oh, das wäre jetzt ein bisschen unangenehm. Aber ja. Im Gesicht. Im Gesicht auch. Ja, das stimmt. ja, nee, tatsächlich. Ja, ich bin wie man früher immer so oft gesagt hat, Feuermelder. Wurdest du eigentlich früher so ein bisschen gemobbt, ja, wegen der roten Haare? Ja, ich wollte die sogar. Also so richtig gemobbt, ja. Also nicht nur so, dass du Sprüche gekriegt hast. Naja, es kommt ja auch immer drauf an, was für einen sensiblen Charakter du hast, ne? Also für einige Leute ist vielleicht dieses paar Sprüche bekommen, ist vielleicht schon Mobbing. Oder kann einen schon sehr stark verletzen, Thorsten. Ja. Dumme Sau. So. Genau. Deswegen. Also gemobbt würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, so den einen oder anderen Spruch musste man sich natürlich gefallen lassen. Ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich mir meine Haare färben wollte, aber die Friseurin meinte, ey, du hast doch wunderbare Haare, du hast doch wunderschöne Haare, färb die mal nicht. Was eigentlich auch, also eigentlich, man sollte auch dazu stehen, wie man aussieht so, und deswegen eigentlich auch eine dumme Sache, die jetzt zu färben oder sowas. Aber also, mittlerweile finde ich die auch gar nicht schlecht, also, eigentlich sogar ziemlich cool, weil auch gerade wenn du irgendwie jetzt, ich mache ja was in den Medien, so, oder fange jetzt so langsam an, ne, irgendwann geht ins Berufsleben rein, und da ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn du auch ein bisschen auffällst, also auch so ein Alleinstellungsmerkmal hast, sowas wie rote Haare ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so schlecht, und Bill Burr hat rote Haare, Louis C.K. hat rote Haare, also die beiden größten Stand-Up-Comedians der Welt sind fucking Redheads, muss man dann auch mal dazu sagen. Ja, also ich finde es schön, dass du versuchst zu verteidigen, dass rote Haare noch in Ordnung sind. Ich lasse dich mal in deiner Welt einfach so weiterleben. Ach Mann. Welche Haarfarbe hättest du denn färben wollen lassen? Ja, würden? Irgend so ein dunkles Braun oder sowas. Ah, okay, also noch ziemlich gleich. Ja, genau, danke. Ja. Genau, noch eigentlich genauso, wie es jetzt auch ist. Ja. Ich hatte mir früher sogar echt rote Haare gefärbt. Nein. Punk-Thorsten? Doch. Ja, nicht so richtig. Das war noch vor der, da war ich noch nicht mal in der Pubertät. Da war es, glaube ich, 3. Klasse oder sowas. Wie alt ist man da? Also 8 Jahre, 9 Jahre, sowas in der Richtung. Ja. Und ich fand rote Haare mega cool, irgendwie. Und dann habe ich das gemacht und hatte ich 3 Monate lang rote Haare. Die sind dann irgendwann rausgewachsen und dann dachte ich, alles klar, jetzt habe ich die Erfahrung auch gemacht als Trans-Haar-Mensch. Als Trans-Haar-Mensch. Ja, gut, aber dann, wenn du die färbst, ist es ja auch was anderes, ne? Also dann sind das so pastellrot oder irgendwie sowas. Es ist jetzt nicht hier sowas. Das war ein richtig krasses Rot. Das war nicht so ein natürliches, ja, genau, Fuchsrot, wie man das normalerweise von Jinjan kennt, sondern es war wirklich so rot-rot. Ja, ja, stimmt. So ein, ja. Das war schon sehr auffällig. Ja, das ist dann super auffällig, klar. Ja. Aber warum hast du es gemacht? Ansonsten. Also in der 3. Klasse, ja, okay. Ja, 3. Klasse oder sowas. Oder 4., ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall noch in der Grundschule, das weiß ich. Und ich fand das mega cool. Und als es dann vorbei war, dachte ich auch so, ja, okay, cool, jetzt muss ich es halt nie wieder machen. Hm. Und hast du es noch mal vor im Leben? Irgendwann einfach mal die Achse. Nö, ich dachte mir einfach, ich mach's dann. Ja, Axel, ich mach die Achsel, ich färb die Achselhaare. Ne? Es gibt ja viele Leute, die machen das. Denkst du, Ninja macht das? Warum? Weiß ich nicht. Wieso? Vielleicht kriegt er ja Geld von seinem Sponsor oder sowas dafür. In was? Ninja, hier der Twitch-Streamer. So, du meinst ein fucking Ninja. Ich dachte, du meinst jetzt, warum sollte ein Ninja seine Achselhaare färben? Damit er irgendwie schlechter zu sehen ist, so irgendwie grün, damit er sich im Busch besser tarnen kann oder was? Nee, ich meine den Typen, der bei Fortnite immer so rumrennt. Na gut, für wenn er, je nachdem, wie viele V-Bucks er dafür bekommen würde, sag ich mal. Ja, das ist alles eine Frage des Geldes. Man ist halt käuflich. Ja. Hast du schon mal Fortnite gespielt? Zum Glück noch nicht, nein. Ich glaube, ich habe insgesamt eine Viertelstunde mir bei YouTube angeguckt und das hat mir dann wirklich gereicht. Ich habe es mal gespielt, viel zu schnell, viel zu hektisch. Es ist wirklich, ich komm da nicht mehr mit. Irgendwie die ganzen kleinen Kiddies, die sind wirklich super schnell drauf und du musst da ja auch bauen und sowas, ne? Also du musst dich da irgendwie hochbauen und dann schießen und gleichzeitig noch mit deinen Teamkameraden reden. Also es ist mir ein bisschen zu stressig. Du klingst jetzt wirklich so, als wärst du 82 Jahre alt und erklärst dir gerade den Zuhörern, wie dein Fortnite funktioniert. Ja gut, aber so fühle ich mich eigentlich auch, wie 82. Ja. 82, ja. 82-Jähriger in einem Körper eines 22-Jährigen. Ja, also ich muss zugeben, 21. Ich finde es auch, ist irgendwie nicht, das spricht mich jetzt nicht so an das Spiel. Das ist einfach ein bisschen irgendwie zu bunt in einer gewissen Art und Weise. Also ich muss jetzt nicht Schwarz-Weiß-Spiele haben, aber das ist halt einfach zu bunt, auch ein sehr schnelllebiges Spiel. Und mir macht das halt auch überhaupt keinen Spaß so richtig. Also, ich habe selber noch nie gezockt, ja, aber also selbst wenn ich es mir angucke, macht es halt keinen Bock, mir das halt. Ja gut, das ist natürlich eine dumme Aussage, mir macht es keinen Spaß. Ich habe es natürlich noch nicht gezockt, aber macht mir keinen Spaß. Nein, aber ich sehe schon, dass es halt keinen Bock macht, so richtig. Also. Oh, du weißt schon, dass wir auch gerade live auf Twitch sind, ne? Twitch sind. Ich weiß nicht, ob du das hier so laut sagen darfst. Ich kann das, ich werf dann einfach irgendwas anderes rein, so PUBG, das ist einfach eine tausendmal besser und dann. Ja gut, das spiele ich. Dann weiß man direkt schon, wo man steht. Das spiele ich. Das ist einfach. Da musst du einfach. Ich finde, das ist auch ein bisschen taktischer einfach. Ach, ich weiß nicht. Naja, Fortnite ist auf jeden Fall nicht so meins. Vor allem bin ich auch voll abgeturnt von diesen scheiß ADHS-Tänzen, die da sind, wo man die dann auch noch in Realität machen muss und so ein Quatsch. Habe ich auch letztens erst wieder gesehen, dass da irgendwelche Kinder, habe ich dir auch geschrieben, dass wenn ich das noch einmal sehen musste, dass ich mir mein Leben nehmen würde, weil wenn einfach Kinder irgendwelche Tänze aus Fortnite nachtanzen, öffentlich, in der Stadt irgendwo, und die denken auch, das ist aus Fortnite, dabei ist es einfach nur hier, weiß nicht, der Crip Walk von Biggie Smalls oder sowas, ne? Ja. Also, das ist dann halt auch wirklich. Oh. Naja. Auf der anderen Seite, es gibt doch mit Sicherheit auch ganz viele Sachen, wo sich dann die, also, wo wir dann 12, 13 waren, wo sich dann die Anfang 20-Jährigen mega drüber lustig gemacht haben, dass wir das geil fanden. Ja, natürlich. Also ich werf da jetzt mal zum Beispiel mein Lieblingsspiel, was ich früher richtig krass gezockt hatte, Call of Duty Modern Warfare 2 rein. Das hat mit Sicherheit auch mega viele Leute angepisst. Hö, wir müssen einfach das Call of Duty 1 oder 2 spielen, das ist tausendmal geiler als das. Aber ich fand's halt mega geil. Ja, das kann gut sein. Ich hab letztens was, so wir sind jetzt noch ein bisschen weiter, wir sind jetzt bei Minute 40, das heißt, ich kann noch eine intime Story erzählen. Ich werde keinen Namen nennen, aber ich habe von meine Freundin, kennt da wen, ein Pärchen, und das Mädchen aus dieser Beziehung hat dem Typen verboten, was hat sie ihm verboten, Thorsten? Okay, also ich würde jetzt da mal irgendwie so Eifersüchtigkeit vielleicht was sagen, vielleicht wenn es Hardcore ist, sie darf nicht mehr alleine mit Mädchen in einem Raum sein. Nee, also das Mädchen hat dem Typen was verboten. Ja, das Mädchen hat dem Typen gesagt, dass der Typ nicht mehr mit Frauen in einem Raum sein darf. Boah, das denkst du? Das wäre das, ja, ich weiß, das, wär das Krasseste. Ja, sorry, Frau Dozentin, ich kann heute leider nicht in der Vorlesung mitmachen. Nein, nicht alleine nicht. Er darf nicht alleine mit Frauen. Sorry, Frau Dozentin, ich darf ihre Klit leider nicht lutschen, meine Freundin hat. Ja, es ist halt leider nicht so. Okay, was dann noch nicht? Der darf nicht Frauen schreiben oder telefonieren. Der Typ, der darf nicht mehr. Der Typ darf keine Pornos mehr gucken. Pff. Ist das schon ein Porno, wenn sie das einem verbietet? Und also, krass, echt jetzt, und wie will sie das so durchsetzen? Ja, macht sie dem so eine Kindersperre ins Handy, oder? Also ich denke mal, also ich hoffe, dass ich darüber, ich sage hier keine Namen so, und deswegen ist es ja, ist schon in Ordnung, dass ich das sage. Ja, also, nee, die haben wohl darüber gemeinsam geredet und sind auch wohl beide damit irgendwie einverstanden. Sag, zumindest, habe ich zumindest so gehört, ob das stimmt. Sagt der Freund. Also, wir sind sehr einverstanden damit, dass wir jetzt keine Pornos mehr gucken. Also. Weißt du was? Und so, also das ist dann so eine, die dann halt im Netz irgendwie so eine Domina dann spielt und dafür dann irgendwie bei Chatrovate oder sowas dann Geld von den Leuten abzieht. Oh, ich darf das sagen, ich kenne die Leute nicht. Ja, ja, genau. Ich muss auch, ich würde jetzt auch ganz gerne einfach komplette Übertreibung raushauen, aber da die Person möglicherweise zuhört, weiß ich nicht genau, ob ich da jetzt, ob ich dann vielleicht doch jetzt ein bisschen diplomatischer dran gehen sollte an die Sache. Ja, weil ich kann es schon nachvollziehen, irgendwie. Also wenn man, ich spring mal ein. Ja, ich spring mach mal du mal, ein. Also, mach du mal die Leute fertig. Falls die Freundin hier zuhören sollte, ich nenne dich einfach mal Tanja. So, Tanja. Fucking Tanja. Also, es ist ja halt so, auch wenn dir dein Freund sagen sollte, er guckt keine Pornos mehr, er holt sich trotzdem noch einen runter, irgendwo heimlich. Willst du ihm das auch verbieten? Außer die haben, weiß wenn nicht. Die jeden Tag Sex haben. Der holt sich trotzdem irgendwo noch einen runter. Du kennst doch den Urtrieb des Mannes. Es ist doch auch nicht schlimm, weil, also, was ich mir halt gedacht habe, also für mich gehört zu einer monogamen Beziehung, so wie ich die jetzt verstehe, gehört es schon dazu, dass man nur mit seinem Partner Sex hat. Ne? Alles andere kann man verhandeln, so, ne, wenn man möchte, aber erstmal standardisiert ist es ja so, dass man nur mit seinem Partner Sex hat. So, ne? Ja. Weil, wenn du jetzt wirklich mit einer anderen Person Sex hast, dann ist es etwas sehr Intimes. Und man weiß ja auch nie, ob da irgendwie noch mehr draus entstehen kann oder sowas, wird aus dem Sex vielleicht Liebe irgendwann oder so. Ne? Aber zwei Männer reden über Sex, das ist immer ja, schön. Ja, genau. So, aber bei einem Porno, das ist ja nur ein Video. Das heißt, die Intimität, wenn überhaupt eine aufkommt, ist erstens mal einseitig, weil das Video kann nicht zurück irgendwie dir Gefühle geben. Und zweitens kann auch nicht mehr draus passieren, weil das ist halt nur ein Video. So, also du wirst dich nicht in die Person im Video verlieben und mit der durchbrennen, so. Ich glaube, Tanja geht es ein bisschen mehr darum, generell, dass er über andere Frauen nicht nachdenken sollte. Aber ist das nicht ist, ein sehr, so also man sagt ja, in der Soziologie spricht man ja von Liebesdrehbüchern. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass jeder Mensch ein eigenes Drehbuch hat, wie er sich seine Beziehungen vorstellt, tatsächlich. Und ich glaube, das ist einfach quasi ihr Drehbuch, wie sie sich ihre Beziehung vorstellt, nämlich dass der Partner ganz strikt sich nur sexuell hingezogen fühlt zu ihr, wo ich sagen würde, dass es vielleicht ja, dann fühlt noch sich ein bisschen ja trotzdem, realitätsfern ist. Weil man kann, er fühlt sich ja trotzdem hingezogen zu ihr, nur weil er sich ein paar Pornos anguckt. Ja. Und jetzt auch mal auch von den Typen jetzt mal, also tut mir leid, was hast du denn für einen kleinen Hoden oder wer hat deine Hoden in der Hand, dass du dir verbieten lässt, Pornos anzugucken? Naja, also, gut, sorry. Vielleicht ist es ja einvernehmlich. Also ich denke mal schon, dass sie drüber geredet haben und dass dann beide zu dem Schluss kamen, okay, ich finde das nachvollziehbar, ich mach das für dich so. Kann man ja auch, also ja, kann ja schon passieren, ne? Aber ja. Das ist jetzt ein Downer, ne? Ich weiß, also, ja, es ist, wir haben halt einen verloren, der keine Pornos mehr gucken darf. Das heißt, jedermann auf der Welt müsste sich quasi 1,11112 mal mehr einen runterholen irgendwie in seinem Leben, damit das quasi ausgeglichen wird. Ich glaube, ich gleiche eh alles aus für alle Menschen auf der Welt. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich bin. Naja, also ich halte das jetzt hier gerade nicht ins Mikrofon, ne? Aber ich könnte das Mic auch anders platzieren mal eben. Naja, du siehst nur meinen Kopf. So viel sage ich dazu. Also wir reden hier gerade über Discord. Aber auf jeden Fall, rest in peace, Tanjas Freund. Ja, rest in peace. Es tut mir leid. Ich fühle mit dir. Aber weißt du, ob die generell so ein bisschen eifersüchtiger ist? Naja, also. Was glaubst du denn? Der Typ darf keine Pornos mehr gucken. Was glaubst du? Dass die Person super offen und cool, locker ist oder was? Wenn es um Sexualität geht? Nee, ich glaube, also. Ich denke halt noch an das Gute im Menschen, wenn sie halt zum Beispiel sagt, ey, ich möchte einfach, dass du keine Pornos mehr guckst, aber mit anderen Raumleuten ficken das da, so, weil keine Pornos. Das wäre einfach nur sadistisch. Das wäre dann einfach nur, wirklich einfach nur gemein, einfach nur draufgehauen. Das ist einfach nur ein Schlag in die Fresse. Es ist so oder so schon ein Schlag in die Fresse, aber naja. Oh Mann, ey. Ja, das ist auf jeden Fall, so stelle ich mir auch eigentlich Beziehungen vor, dass meine Freundin mir einfach so vorgibt, was ich zu tun und lassen habe. Das ist einfach das, wo ich auch mich in der Welt dann wiederfinde. Es war ja nicht vor, ich muss ein bisschen diplomatisch intervenieren, weil... Ja, das ist ja das Schöne auf der anderen Seite jetzt für mich. Naja, es war ja nicht, also die haben ja schon wahrscheinlich, die haben schon darüber gesprochen gemeinsam. Sie hat ihre Gefühle geäußert, nehme ich mal an, weiß jetzt auch nicht genau. Und er hat gesagt, na gut, okay, für dich höre ich auf, mir irgendwelche Hardcore-Fisting-Facial-Porns reinzuziehen. Okay, das ist genau das vielleicht auch die Sache. Vielleicht die Art, also welche Pornos er guckt. Wenn er wirklich so Tierquäler-Pornos guckt oder... Nee, ich glaube, gegen Tierquäler-Pornos, das wäre nochmal eine andere Kategorie. Aber was ich jetzt, wie ich es auch verstanden habe, ist, dass das Mädchen in der Beziehung einfach generell auch recht feministisch ist und Pornos nicht mag. Generell auch Pornos nicht mal. Also auch selber keine Pornos guckt. Also es gibt auch feministische Pornos, muss man dazu sagen. Und Sexismus und Sexualisierung sind auch zwei verschiedene Dinge. Muss man auch dazu sagen. Aber es stimmt natürlich, dass ein Großteil der Pornos sind einfach nur männliche Vergewaltigungsfantasien. Das ist mir letztens das ist mir auch wieder aufgefallen. Einfach, ey, das ist wirklich eigentlich schrecklich teilweise. Aber auch ein bisschen geil. Ja, eigentlich schon. Aber, nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, einfach alle Männer so, ja, das ist eigentlich schon, das ist echt schlimm, aber. Das ist echt schlimm, aber. So ist es leider wirklich. Ich weiß es nicht. Also, wenn die zwei so glücklich sind, dann sollen sie auf jeden Fall glücklich bleiben. Auf jeden Fall, jeder soll machen, was er will, solange es dem anderen wirklich nicht wehtut oder den anderen nicht verletzt. Aber lass mir doch bitte meine Pornos, Tanja. Ja, also. Ich glaube, sie hat nichts dagegen, wenn du noch weiterhin Pornos guckst. Wobei, ich weiß auch nicht genau, wenn sie was generell gegen Pornos hat. Naja. Soll ich auch noch mal ein bisschen private Sachen auspacken aus meinem Freundeskreis? Ja, oder was heißt Freundeskreis? Ich würde sagen, wir machen mal kurz eine kurze Pause, wenn es für dich in Ordnung ist. Wenn du Bock hast, zu schneiden. Weil dann gehe ich mal kurz auf die Toilette und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, tschüss. Ein Wochenende auf dem Reiterhof. Da kommt Mach mit Barbie mit ihrem schicken Camper. Und das ist ihr Pferd Dancer. Hallo, hast du gut aufgepasst? Na klar doch, braves Pferd. Auf geht's, über Felder und Wiesen, über Stock und Stein. Mach mit Barbie kann jetzt richtig auf ihrem Pferd sitzen. Und Barbies Pferd Dancer nimmt jedes Hindernis. Mach mit Barbie, mit Pferd und Camper. So, Jona hatte jetzt seine kleine Pipi-Pause gemacht. Leute! Oh. So, da bin ich wieder. Da ist er wieder. Alter. Soll ich dann jetzt auch ganz intime Sachen aus meinem Freundeskreis oder erweiterten Freundeskreis dann erzählen? Erweiterten Freundeskreis? Hast du? Ja, auch Freunde von meiner Freundin. Ah, okay. Ja, hau raus, gerne. Okay, also es geht auch so ein bisschen um Eifersucht und auch um Verbieten. Und die zwei, oder er hat es ihr auf jeden Fall verboten und sie im Endeffekt dann quasi auch ihm. Aber er hat quasi damit angefangen, ihr verboten, andere Männer zu treffen. So generell, auch wenn das vielleicht so Kommilitonen oder sowas sind oder Arbeitskollegen oder sonst irgendwie was. Sie darf keine Männer mehr treffen. Das hat er jetzt quasi auch, oder sie auch ihm verboten. Und dann lief das auch alles ganz gut und ja, jetzt wohnt er in der WG mit drei anderen Mädels zusammen. Sind die noch zusammen? Sie sind noch zusammen. Schon seit dreieinhalb Jahren sogar, also schon länger. Und wie findet sie das? Die sind generell beide sehr eifersüchtig, würde ich glaube ich mal so herausposaunen. Das klang auch so, aber wie findet sie das? Ach so, warte, er hat's verboten. Nee. Er hat angefangen, aber sie hat das dann quasi auch ihm verboten. Okay, aber wie findet sie das jetzt, dass er mit drei Mädels in der WG zusammen wohnt? Ich bin da nicht ganz so drin. Ich krieg die Sachen auch nur über dritte Personen mit. Gut, das ist ja noch krasser. Das ist ja noch krasser als die Porno, das Porno-Ding. Vor allem ist es auch so ein bisschen implizit, nicht sexistisch, sondern, aber sie geht, also ist der Typ, vielleicht ist er ja auch bi oder sowas, das weiß man ja auch nicht. Also was ist, vielleicht steht er ja auch auf Kerle. Es kann sein, dass er auch so ein bisschen Probleme hat mit seiner Sexualität. Das kann sein, dass er das dann so ein bisschen wie sagt man, dass er sich unwohl fühlt, ja, in seiner Haut und das dann so ein bisschen anders äußert und zeigen möchte und das nicht eigentlich gar nicht möchte. Ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% hat der Junge irgendwelche Probleme. Also, ich weiß nicht, ob es mit der Sexualität oder so, aber ja, das ist. Ja, willst du dann noch mehr Geschichten hören, wo wir gerade bei Probleme und wir nennen ihn einfach mal Markus. Markus, hey, wenn sind. Wenn du noch mehr hast, hau raus. Also, ich fand das ehrlich gesagt schon krass genug. Markus, der zittert so seit einem halben Jahr. Also, er sagt das zumindest immer, dass er so an der Hand zittert und so weiter und so dann fort. Soll er sich eine Jacke anziehen. Genau. Und Handschuhe und bei ihm in der Familie hat jemand MLS, Multiple Sklerose, was ja eine Knochenkrankheit ist. Und er ist fest davon überzeugt, dass er das auch hat. Dass er todeskrank ist und dass er an der Krankheit auch sterben würde. Und seit einem halben Jahr, obwohl er auch bei Ärzten war, die ihm gesagt haben, Junge, du bist kerngesund, du hast nichts. Er ist also sehr hypochondrisch angehaucht, sag ich mal. Seit einem halben Jahr redet er jetzt dann davon quasi, dass das Leben doch scheiße ist und dass seine Freundin glücklich werden soll, wenn er nicht mehr lebt. Und dazu kommt dann noch eine, sag ich mal, ganz gesunde Eifersucht und schon hast du einfach ein Traumpaar. Na gut, insofern wäre das Problem ja geregelt, wenn er tot ist, dann kann sie sich auch wieder mit Kerlen treffen. Stimmt, ja. Und dann das ist eigentlich kann schon sie viel auch mit sich einen neuen suchen. Also im Prinzip hängt da ja auch irgendwie alles zusammen. Ja. Also habe ich das Rätsel gelöst jetzt oder was? War das? Also das halt, ja, das ist eigentlich kein Rätsel, das ist einfach nur so die Feststellung einer Situation von mir gewesen. Auf jeden Fall finde ich es halt bemerkenswert, dass jemand, der dann auch schon bei verschiedenen Ärzten war und die ihm alle gesagt haben, Kollege, du bist gesund, mach dir keine Sorgen, sogar ernsthafte Suizidgedanken hat. Ja, dann stimmt da noch irgendwas anderes nicht. Also erstmal muss man auch dazu sagen, Ärzte haben oft einen schlechten Ruf, was man ja auch sehr oft nachvollziehen kann, wenn man da so Storys hört oder sowas. Aber ich glaube, generell ist schon, kann man schon sagen, wenn ein Arzt sagt, alles ist in Ordnung oder dir irgendwie irgendeine Empfehlung mitgibt, würde ich auch erstmal gerade bei so die Ärzte gerade bei so hören. Ernsten gerade bei so ernsten Sachen, also wenn ich jetzt sage, ich habe Schnupfen und der Arzt sagt, ja, haben sie nicht so richtig und zwei Tage später habe ich einen Schnupfen, dann okay, gut, alles klar. Aber bei so richtig krassen Sachen wie Multipler Sklerose oder ich sag jetzt mal AIDS oder weiß ich, Männergrippe, dann ist das halt schon, dann sagen die Ärzte schon wohl, was Sache ist. Ja, also hat er sich nochmal eine zweite Meinung geholt oder sowas, weil ich glaube, also er war wohl bei zwei oder drei Ärzten und okay, die meinen alle, Junge, geh nach Hause. Genauso bring ich um, oder was haben die gesagt? Das haben sie dann halt, also die haben mir so ein Heftchen gegeben, wo dann stand Sterbehilfe in der Schweiz und ja, viel Spaß. Eieieiei. Na gut. Vielleicht, weil er sich nicht mehr mit Frauen treffen darf? Ja, aber er wohnt ja mit Frauen zusammen. Das ist alles. Es ist sein ganzes Leben ist ein einziges Paradox, kann das sein? Glaube ich auch schon so ein bisschen. So ein großes Paradox. Na gut, das Problem kann ich jetzt von hier aus auch schlecht lösen. Da müsste ich vielleicht mal, vielleicht fragst du ihn mal, dass er hier mal eine Hörermail oder sowas verfasst und mal das Problem noch mal ein bisschen genauer schildern. Dann kann ich da auch besser drauf eingehen und mir mal da ein paar Sachen überlegen. Weil ich sag mal so, also wenn du dich verabschiedest aus dem Leben, dann auch muss man auch drüber reden, wie. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1 wäre erstmal zu akzeptieren, dass man vielleicht nicht krank ist und das dann einfach lassen mit dem Suizid. Möglichkeit 2 wäre vom Zug werfen. Muss man drüber reden, was man machen muss? Da muss ich jetzt mal ein bisschen intervenieren. Also vom Zug werfen, also wenn du dich umbringst, dann so, dass es keinem anderen wehtut. Also sorry, du hast jetzt damit angefangen. Du wirfst dich doch nicht vor den Zug und dann verspäten sich Leute. Du wartest erstmal. Dann verspäten sich Leute. Das hat aber lange gedauert, bis der angekommen ist. Ich finde es gut, dass du einfach dann so weitergemacht hast. Nee, du wartest noch 10. Nervt dich das nicht? Wartest noch 10. Nervt dich das nicht? Nervt dich das nicht auch jedes Mal? Immer wenn die Leute vom Zug springen und du kommst zu spät zur Arbeit? Alter, echt, nur 10, 15 Minuten ohne Witz. Das heißt, geht mir so auf den Sack, ne? Naja, du wartest halt einfach 10, 20 Jahre noch, bis da die selbstfahrenden Züge am Start sind. Und dann machst du das. Genau, so läuft das einfach. Jetzt so wegen Zugfahren und so weiter und so fort. Ich habe letztens irgendwo einen einen Screenshot gesehen von einem coolen Tweet und der war sinngemäß irgendwie so im Stau stehen und hupen, wenn es nicht weitergeht, meckern, wenn der Fahrer vor dir nicht direkt bei Grün losfährt, oder immer noch zur Bushaltestelle rennen, obwohl der nächste Bus in 3 Minuten kommt. Dann aber abends 3 Stunden im Internet rumpimmeln. Das sind die richtigen. Das ist so, was zu der Situation auch so ein bisschen passt, dass es viele Leute gibt, die sich so ein bisschen, finde ich, immer den Tag so rüberricht hetzen und dann abends einfach nur rumpimmeln und sich rumstressen für nichts. Also den ganzen Tag rumstressen für nichts. Weißt du, was ich sagen will? So ein bisschen. Ja. Ja, klar. Ja. Okay. Dann musst du nichts dazu sagen, dann also, haken wir das Thema ab. Nicht. Also nicht mehr, also wir haben ja vorhin schon mal jemanden verloren, jetzt, der nicht mehr rumpimmeln darf im Internet abends. Genau. Aber sonst, ja, stimmt es natürlich. Ich weiß nicht, bist du so jemand, der sich so die ganze Zeit hetzt oder was? Also ich weiß, also ich pimmel jetzt auch nicht dann oder ich hetze mich, also, damit ich schnell auch fertig werde mit dem, was ich machen möchte. So, und dann, wenn das dann noch mal vorkommt, dass ich ein bisschen rumpimmel abends. Aber wenn ich mich hetze beim Busfahren, habe ich ja abends mehr Zeit für Freizeit, so, also für dieses Rumpimmeln. Was ja auch, also das hat dann auch einen Grund, sich zu hetzen. Also das ist schon eine sehr kapitalistische Art und Weise, wie sie das Ganze hier sieht, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich finde halt schon, also ich meine eher damit zum Beispiel dann halt auch so richtig unnötige Leute, die sich dann zum Beispiel, wenn du im Supermarkt bist, dann irgendwie vordrängeln oder sowas. Oder, ich frage einfach immer ganz nett, ob ich vor darf. Und dann sagen die meistens ja. Und dann lache ich innerlich. Denke mir so, ha, habe ich euch wieder ausgetrickst. Und dann hast du vergessen, das Obst zu wiegen. Oder wiegt man das überhaupt noch? Keine Ahnung. Ich kaufe mir immer. Schon lange her, dass ich Obst gewogen habe. Ich kaufe mir immer kein Obst, weil ich auch nicht weiß genau, wie das geht. Also, wirklich, auch hier gerade, wir haben hier vorne habe ich so einen kleinen Mini-Edeka. Und ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert. Die haben auch noch so eine ganz alte Waage. Und ich bin mir da total unsicher, wie das auch mit Gemüse und Obst, wird das irgendwie getrennt oder was? Was mit Kartoffeln? Wie muss ich das da machen? Also ich weiß nicht genau und deswegen kaufe ich es mir einfach nicht. Und habe großen Vitaminmangel. Aber als Vegetarier ist das ziemlich schwierig, wenn du kein Obst oder also Gemüse oder sowas generell isst. Ich habe schon seit Jahren kein Obst mehr gegessen. Jetzt ohne Scheiß? Ja, ohne Scheiß. Eigentlich die ganze Zeit nur Nudeln mit Pesto. Nicht mal irgendwie zwischendurch, sag ich mal, so ein Apfel oder eine Banane, ja, oder irgendwie sowas? Ich habe mir heute einen Apfel gekauft. Ich habe, kurz Werbung, Löffler. Das ist so ein ihre Tagesportion Obst aus 10 Früchten. Löffler. Das ist hier, guck mal, Achtung, so groß. Das sind, weiß nicht, 200 Milliliter, kostet 1 Euro. Ist, glaube ich, komplette Verarsche. Aber da steht drauf, da sind alle wichtigen Vitamine drin, die man für den Tag braucht. Es schmeckt lecker, es ist schnell getrunken und es ist extrem teuer. Insofern kann ich es nur empfehlen. Ich habe da eine ganze Packung von. Also ein so ein kleines Ding, 200 Milliliter, 1 Euro, das ist echt krass. Und ich habe da 6 Stück von. Bei solchen von, Sachen dann, für jeden Tag was der ganzen Sache dann auch noch so ein bisschen mehr Gewicht einfach dann noch verleiht. Also wenn du zum Schluss dann einfach sowas sagst, so, ich werde dafür von denen nicht gesponsert, ich kaufe das Papas Produkt selber gekauft, weil ich selber davon überzeugt bin. Ja. Und den Tipp gebe ich jetzt an euch weiter. Trotzdem musst du es mittlerweile als Werbung kennzeichnen, Thorsten. Auch das hilft nicht mehr. Nee, ich meinte das jetzt eher so im Sinne von Empfehlungen. Also jetzt nicht dieses rechtliche von wegen Werbung hasse nicht gesehen, sondern dieses YouTube-mäßige Empfehlungsschwachsinn, wo die Leute dann sagen, hey, ich habe das wirklich jetzt nicht gesponsert bekommen und ich krieg dafür auch garantiert kein Geld. Und dann siehst du da drunter einfach, wie das ganze Ding dann über ihren Amazon Affiliate-Link dann verlinkt ist, das Produkt. Und dann weißt du halt einfach schon Bescheid, was Sache ist. Apropos Geld, entfernter Freund hat mir von einer genialen Geschäftsidee erzählt, die er hatte, wo ich ihn erstmal komplett fertig gemacht habe, dass er sowas erzählt. Nämlich meinte er, dass er sich einfach bei Spotify lädt er seinen eigenen Podcast hoch und lässt ihn dann auf Dauerschleife laufen mit irgendwie 8 Accounts und wird dann mit diesem Geld reich. Meinte er. Und er meint irgendwie, ja, irgendein Typ aus Ungarn oder so ist Millionär damit geworden. Und ich habe erstmal gesagt, ja, hast du die Stromkosten mal mit einberechnet? Und da war er schon so, oh, Nee, also da hatte ich quasi ihn schon komplett entkräftet. Aber das ist kompletter Quatsch. Also wie kommt man auf so eine Geschäftsidee? Ohne Witz, das ist ja wohl mal der größte Bums. Ich weiß gar nicht. Ich gucke gerade. Ohne Witz. Ich gucke gerade nach, wie viel Musiker dann so verdienen mit dem Geld, wenn sie bei Spotify streamen. Und hier hat einer hingeschrieben, und zwar Geoff Barrow. Keine Ahnung, wer das ist. Aber der hat geschrieben, 34 Millionen Streams, 34 Millionen, ja, sind nach Steuern 1.700 Pfund. So, wie viele Streams brauchst du denn, dass du eine Million machst? Und wie lange dauert das, diese Million zu erreichen, wenn du 8 Accounts gleichzeitig deinen Podcast auf Dauerschleife laufen lässt? Oh Gott. Ich glaube, es dauert ein bisschen. Ich glaube, du kommst da auch nicht hin wegen Stromrechnung. Ich glaube, du machst am Ende Minusgeschäft. Ich glaube auch nicht, dass das ganz so schlau ist. Und ich glaube auch nicht, dass ein Ungar dadurch Millionär geworden ist. Nee. Also es ist jetzt eine vage, ganz, ganz vielleicht vage. Vielleicht habe ich das auch dazu gedichtet. Theorie. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Manchmal denke ich über Sachen nach und dichte dann noch andere Dinge hinzu. Und wenn ich mich dann zurückerinnere, dann denke ich, dass das wirklich so passiert. Aber eigentlich war alles nur in meinem Kopf. Also ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob er das gesagt hat, aber ich glaube schon. Ich habe ihn auch, also er ist auch kurze Zeit danach dann gegangen. Einfach. Also ich glaube. Er ist wahrscheinlich nach Hause gegangen, hat seine 8 PCs ausgestellt. Es tut mir leid, meine Freunde. Und hat alle runtergefahren. Irgendwann sehen wir uns wieder. Ja, so gibt's halt, so kann man sich auch Klicks holen. Aber nein, natürlich wirst du damit nicht reich. Du wirst nur damit reich, wenn irgendjemand hier Geld dafür gibt. Wenn er sagt, hier pro Ausgabe kriegst du 100 Euro, ja, dann kannst du was machen. Also, falls ihr Bock habt, ne? Ihr Leute. Der langeweile.podcast@gmail.com. Ja, schickt mal was. Schickt mal irgendwie hier Sponsoring. Wir können es gebrauchen. Es ist sehr kostenaufwendig, das Ganze hier zu produzieren. Mega. Zeit ist Geld, sag ich nur. Zeit ist Geld. Ja. Ah. Denkst du nicht, es ist jetzt Zeit fürs Wochenende? Fürs Wochenende? Warte mal. Machst du gerade den Podcast aus, oder was? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist doch Zeit fürs Wochenende. Ja. Es ist jetzt halt Freitagabend. Ich hab hier noch eine Kurzstory. Die würde ich noch gerne erzählen. Und zwar. Ja, hau raus. Ich bin mir auch mal ob ich die schon erzählt habe hier. Egal, unterbrich mich einfach, falls das bekannt vorkommt. Und zwar war das auf dem Geburtstag meiner Freundin. Da habe ich mit jemandem Monopoly, wir haben alle zusammen Monopoly gespielt. Kommst du schon bekannt vor? Nee, ne? Okay, also wir haben alle zusammen Monopoly gespielt an dem Geburtstag meiner Freundin und ich war halt dann, habe halt irgendwann zu einem Typen gesagt, so halt aus Spaß, als er mir irgendeine Straße weggekauft hat oder sowas, keine Ahnung, irgend so ein Scheiß, habe ich halt gesagt, ey, was soll denn das, du Lappen? So, und habe halt so aus Spaß so irgendwie halt sowas gesagt, ne? Und er hat sich ernsthaft davon angegriffen gefühlt, dass ich zu ihm gesagt habe, ey, du Lappen, hör auf, mir meine Straße wegzuklauen. Davon hat er sich, und ich war wirklich, also er war schockiert, dass ich zu ihm Lappen gesagt habe. Und ich habe es gar nicht gecheckt, dass er wirklich angegriffen, sich hat angegriffen gefühlt. Das hat mir meine Freundin erst später erzählt. Und dann war ich schockiert, dass Leute das anscheinend, dass es Menschen gibt, die sich von dem Wort Lappen angegriffen fühlen können. Ich glaube, manchmal ist es richtig gut, dass ich auch sehr viel Zeit einfach mal nicht mit anderen Menschen verbringe, weil sonst wird es sehr, sehr viele eingeschnappte Schnösel geben in Deutschland. Hat er sich echt darüber so aufgeregt? Ey, was ist denn für ein Lappen? Ja, das habe ich meiner Freundin auch gesagt. Wow, okay, anscheinend ist er wirklich ein Lappen. Also. Das hat ja, also ich meine, das bestätigt ja dann doch einfach nur das, was du dann du hast so recht. Gedacht hast. Ja. Vor allem, also Lappen ist ja sogar noch nicht mal schlimm, wenn ich mit anderen Leuten rede, dann ist es einfach so, ey, du Fotze, hör auf mir irgendwie meine Straße hier wegzunehmen, du dumme Sau. Weißt du? Das ist dumme Sau. Also das war ja noch nicht mal eine richtige Beleidigung, aber naja. Das hat mich schon sehr stark mitgenommen, psychisch. Vor allem, ab da an war ich dann so verunsichert mit anderen Menschen, weil, stell dir mal die Situation vor, so, jemand ist halt einfach dann ernsthaft angegriffen fühlst dich ernsthaft angegriffen und du überdenkst einfach dein gesamtes Leben, zu wem du schon alles Lappen gesagt hast. Nein, einfach nein, da, so brauchst du gar nicht anfangen. Du musst einfach nur so weitermachen. Entweder akzeptiert dich die Leute, ja, wie du bist, oder sie dich nicht. Ja, also das ist das Einzige. Gut, dass du mich jetzt spiegelst und mir beim Reflektieren hilfst. Mittlerweile weiß ich natürlich auch, dass das ist vollkommen in Ordnung so, ne? Aber anscheinend gibt es auch Menschen, die finden das nicht so cool. Und mit denen sollte man nicht reden. Allgemein gesagt, also. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, warst du früher irgendwo mal Fußball, also irgendwie nein, vereinsmäßig unterwegs? Nee. Also Sport generell nein, nicht? Also nee. Schachclub oder ich hab mal Yu-Gi-Oh! Computerclub? Also hattest du, nee, okay. Ich weiß nicht, also ich habe eigentlich immer bisher einen sehr großen Freundeskreis gehabt, was Jungs angeht, also durch Fußballmannschaft und so weiter und so fort. Und ohne Witz, wenn du eine Minute lang keinen Spruch gedrückt kriegst, dann weißt du ganz genau, dass die Leute dich wirklich hassen. Also, ja, exakt. Also für mich ist das auch eher ein Zeichen davon, dass ich mit jemandem auf so einer Kumpelebene dann bin oder sowas. Weißt du, wenn du genau, jetzt zu einem Dozenten sagst du nicht, ey, du Lappen, ne? Weil du den, mit dem bist du auf einer also, okay, selten. Kann auch passieren. Ist vielleicht schon mal vorgekommen. Also, aber da sagst du jetzt erstmal eigentlich nicht. Aber das ist eigentlich nur ein Zeichen davon, dass du jemanden respektierst. Also, wenn ich zu jemandem freundschaftlich als Fotze beleidigen kann, dann sind wir wirklich cool miteinander, weißt du? Ja, würde ich auch sagen. Würde ich echt auch wirklich so von mir behaupten, dass das schon echt ein Lappen ist, der Typen. Ja, vielleicht. Wie warst du jetzt mit dem befreundet? Na, es ist ein Freund von meiner Freundin, insofern sollten wir jetzt eigentlich nicht zu krass über den ablästern. Ich wollte es halt nur mal gesagt haben, dass zumindest dieser eine Punkt vielleicht an dieser Person ein bisschen Meine Güte, ey. Und was passiert jetzt so bei dir am Wochenende? Am Wochenende? Jemand hat Geburtstag, da fahre ich kurz hin. Also ich fahre nach Bremen. Ja, guck. Schau mich da mal ein bisschen um. Dann fahre ich Montag nach Leipzig, besuche da meine Freundin. Dann fahre ich wieder nach Bremen, weil meine Schwester hat Geburtstag. Und dann muss ich mit ihren Freunden feiern ein bisschen. Und dann vielleicht, wenn ich da schon mal bin, dann vielleicht am Samstag eine kleine LAN-Party mit meinem Bruder mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. Alter Schwede. Es ist ein pickepackevolles Wochenende und auch darauf. Eine Woche, würde ich wohl eher sagen. Genau, aber nur, weil ich in der Hochschule absolut nicht eine einzige Vorlesung habe in der ganzen Woche über. Mega. Ja. Deswegen wird fett. Mal schauen. Und bei dir? Eher weniger. Ich habe Samstags-Uni. Ach, geil. Aber habe ich, glaube ich, auch morgen noch. Ich bin auch eher am Zweifeln, ob ich da hingehe. Und ansonsten fahre ich auch in die Heimat zu meiner Freundin in Münster. Die schönste, mit Abstand, schönste Stadt auf der ganzen Welt. Ich dachte, jetzt sagst du, die schönste, mit Abstand, schönste Freundin auf der ganzen Welt. Aber nein, du hast die Stadt Münster angesprochen. Na gut. Münster, also ich meine, es sagt ja schon alles aus, wenn die Stadt Münster Cappies verkauft, wo dann draufsteht Münster for Life, mit also 4 für vor, Münster for Life. Dann wow, das ist eine richtig gute Stadt. Dann kann man sich eigentlich gar nicht mehr über die Stadt drüber lustig machen, oder? Nee, natürlich nicht. Nein. haben die einen eigenen Fortnite-Shop? Ich hoffe. So ein schöner Münster for Life Fortnite-Shop, wo dann die Verkäufer, wenn du dir so eine Cappy kaufst, dann irgendwie so einen coolen Tanz machen oder so. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich cool ist. Weil haben die auch so ein Schild, wo drauf steht, wie man diese Cappies kaufen muss? Also wenn du einfach nur sagst, Münster for Life, ich will Münster for Life, dann bezahlst du 2,50 €. Wenn du sagst, Münster for Life bitte, bezahlst du nur noch 2 €. Wenn du sagst, Münster for Life bitte und so ein Depp machst, bezahlst du nur noch 1,50 €. Haben die sowas? Ja, ich schätze auch, dass das genauso abläuft. Nee, wahrscheinlich musst du mit dem Fahrrad da in den Shop reinfahren, dann kriegst du es umsonst. Mit dem Fahrrad? Was? Ach so, so. Münster ist eine Fahrradstadt. Da haben durchschnittlich ein Bewohner der City hat durchschnittlich 1,89 Fahrräder. What? Wer braucht denn 1,89 Fahrräder? Ja, wenn du irgendwie Zirkusaufführungen oder sowas hast, dann kannst du so plapp, plapp, plapp, plapp, wie früher mit diesen Pedals, die es aus dem Sportunterricht gab. Dann kannst du das quasi mit 2 Fahrrädern machen. Okay, also Münster ist eine Zirkusstadt. Ist eine richtige Zirkusstadt. Krass. Fahrradzirkus. Ich finde jetzt Zirkus wirklich schrecklich, ne? Also muss man mal. Hatten wir auch letztes Mal schon drüber geredet. Ich hatte, ich mache ja immer so Wochenends. Ja, warte. Ich mache ja immer so Wochenends. Haben wir schon geredet. Ja, wir haben ja schon. Ich mache ja immer für hier diesen Radiosender, für den ich als freier Mitarbeiter unterstellt bin, so Wochenendtipps. Und da war dann auch quasi ein Zirkus dabei. Und dann wollte ich erst mir den Rant loslassen, dass halt Zirkus gar nicht geht und dass da keiner hingehen soll. Und habe ich nachgeguckt. Der Zirkus Flickflack, der hat keine Tiere. Es sind nur Akrobaten und Menschen quasi. Also ja gut, aber wie Menschen sind auch Akrobaten, aber Menschen sind auch Tiere. Ja, auch das, aber halt die dann sind es halt nur Akrobaten. Aber wie werden die Menschen bezahlt? Ist auch eine gute Frage. Die werden halt alle bezahlt. Also das ist dann was anderes. Aber trotzdem, Flickflack ist mega cool. Na gut. Okay, dann finde ich es auch in Ordnung. Aber diese ganze Tierschänderei, die der Zirkusdirektor immer mit den Elefanten vorhat, finde ich nicht so geil. Ich finde, da kann man seine Also, das passiert, wenn du deinem Freund verbietest, Pornos zu gucken. Dann fängt er genau an, irgendwelche Elefanten sich von hinten ranzumachen. So ist ja kein Aber auch wenn du sagst, ey, tut mir leid, ich möchte nicht mehr, dass du dich mit Frauen in einem Raum abgibst. Na gut, dann halt Elefanten. War das nicht, ist jetzt auch nicht so weit nicht auseinander. War das nicht auch genauso dann mit Erdogan, dass seine Frau ihm verboten hat, quasi Pornos zu gucken und dann hat er angefangen, Ziegen zu ficken? Das war doch so, oder? Das kann gut sein, ja. Ja. Hab ich auch gehört. Scheiße. Nee, warum schon? Na gut, weiß nicht. Ja, ich find's schon bei diesem jetzt nochmal kurz ein ernstes Wort zu diesem ganzen Tierfick-Ding. Ein ganz ernstes Wort, okay. Also ich find's wirklich asozial, wenn Leute Tiere bumsen. Ich find's weniger asozial, wenn sie gebumst werden. Muss man offen sagen. Naja, wen tust du weh? Du tust niemandem weh, wenn du dich bumsen lässt, oder? Weil das ist doch schon freiwillig. Also ein Tier bumsen ist eine Vergewaltigung. Aber sich von einem Ochsen ordentlich einen reinhämmern lassen, wenn es dir Spaß macht, pass halt auf dich auf. Ja. Ochsen haben AIDS. Ich will nichts sagen, aber ich meine, nein heißt nein, wie es so schön hieß. Wir haben noch mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ja. Genau. Ja. Und da gab es auch vor zwei oder drei Jahren wurde im Bundeskabinett so eine wundervolle revolutionäres Gesetzespaket vorgeschlagen, wo es dann quasi im Endeffekt dann hieß dann Nein heißt Nein und dann waren die Grünen und die Linken dann doch nicht damit, Jein heißt Nein, Jein die Grünen waren doch nicht damit Jein zu und die Grünen waren dann trotzdem nicht so richtig damit oder die Linken auch nicht damit zufrieden, sondern es soll eigentlich Ja heißt Ja heißen. Also, what? Also von der Denkweise jetzt her, dass man quasi nicht sagen muss, nein, ich will keinen Sex, sondern dass man sagen muss, ja, ich habe Bock auf Sex. You know, von der Herangehensweise. Ja, aber ist das nicht ein bisschen realitätsfern? Weil so funktioniert doch, also das nimmt erstmal die ganze Stimmung doch auch. Also, jetzt mal angenommen, es ist jetzt nicht so ein Vergewaltigungsvibe in der Luft, sondern so ein ernsthafter, ey, ich habe einfach Lust mit dir zu schlafen. Aber dann sagt man doch nicht, ey, hast du Bock? Darf ich meinen Penis in dich reinschaufeln? Und dann sagt sie, ja. So. Du weißt einfach, wie man die Frauen anspricht. Darf ich meinen Penis in dich reinschaufeln? Ja, reinschaufeln. Nee, so müsstest du es dann machen. Aber ich sag ja eher so, ja, ey, komm, hast du Bock auf einen grünen Tee? Willst du mit nach oben kommen, kannst du? Komm. Ia! Ja, komm, ey, ist aber nicht so frech, du süße Zuckermausziege. Ah. Oder? Ja, ich glaube, das ist auch wirklich dann. Ist jetzt gut gewesen, oder? Wir können gerne aufhören. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen: Tschüss, ihr Fotzen. Viel Spaß noch. Ich darf das Wort nicht so oft sagen. Ich bin ein bisschen. Das ist. Nein. Auch das muss wohl dosiert sein, auch das Wort. Also, ich finde es nicht. Es ist kein schlimmes Wort, aber ich finde, man darf es auch nicht übertreiben. Man muss. Dann überlasse ich dir jetzt die Schlussworte. Leute. Es ist jetzt, das Wochenende steht an. Ich hoffe, ihr macht was Schönes draus. Genießt die Zeit, Carpe Diem. Und bis zum nächsten Mal. Bis in einer Woche, wenn es wieder heißt, ohne Langeweile. Nicht nee, mit nee, dem das Langeweile. Nicht. Nee, das machen wir. Tschüss. Nicht. Ciao.